Erster König Ahasveros verlangte Steuern vom Land und von den Inseln. Zweiter, alle Taten des Königs stehen in einem Buch. Auch Mardachai wurde sehr wichtig. Der König gab ihm eine hohe Stellung. Das Buch heißt Geschichte der Könige von Medien und Persien. Dritter, Mardachai war ein Jude. Er war der zweitwichtigste Mann nach König Ahasveros. Sein Volk mochte ihn sehr. Er wollte das Beste für sein Volk. Er sprach gut für alle seine Leute.